Simon und Garfunkel haben einen Schnulzentext gemacht auf das Lied El Condor Pasar. Aber das ist ein altes Inka-Lied und es hat eine lange Geschichte. Und die geht so. Die Inkas hatten eine Menge Gold. Es interessierte sie aber nicht besonders. Sie lebten in kommunistischen Gemeinschaften. Und dann passierte Folgendes. Die Großmacht Spanien hatte finanzielle Probleme. Man schickte deshalb ein Heer zu den Inkas mit dem Auftrag, die Inkas von dem kommunistischen Joch zu befreien. Der Befreiungsplan wurde dann später in das Schulungsprogramm des amerikanischen Geheimdienstes CIA übernommen. Man ging folgendermaßen vor. Gleich nach der Ankunft lud man den gesamten Oberen Rat der Inkas zu einem Gastmahl und liquidierte ihn während des Essens. Den Chef des Oberen Rates, Atahualpa, behielt man als Geisel. Das Lösegeld musste in Gold gezahlt werden. Als so viel Gold beisammen war, dass das Befreiungsheer mehr nicht transportieren konnte, wurde Atahualpa ebenfalls liquidiert. Dann wandte man das Prinzip der verbrannten Erde an. Es blieb uns nichts anderes übrig, sagte der Chef der Befreiungsarmee. Die Inkas begriffen das Ganze nicht. Sie wurden sprachlos. Und davon erzählt das alte Inka-Lied El Condor Pasar. Der Kondor hackt der Sonne Augen aus und fällt, Feuer fällt auf das Land. Im Schatten schwerer Flügel ruft kein Schrei zum Kampf und gelähmt ist die Hand. Wie heißt die Gier nach Gold und Blut und Tod, die noch nie einer sah. Und graue Federn fallen auf die Stirn und die Nacht ist so nah. Ah ja, El Condor Pasar. 400 Jahre lang blieb es still im Land der Inkas und dann passierte Folgendes. Es gab zwar kein Gold mehr im Land der Inkas, dafür aber Eisen, Kupfer und Blei. Daher beschloss die Großmacht USA, das Land der Inkas vor dem Kommunismus zu schützen. Man errichtete Bergwerke und Minen und ließ darin die Nachkommen der Inkas für sich arbeiten. Das ging eine Zeit lang gut, aber dann fanden die Nachkommen der Inkas ihre Sprache wieder. Sie organisierten sich und jetzt operieren sie in kleinen Guerilla-Einheiten, vor allen Dingen auch in den größeren Städten. Und da muss auch schon mal Kreti und Spreti dran glauben. Diese Gruppen und alle Volksbefreiungsarmeen der Welt werden den Yankee-Imperialismus ausrotten. Und deshalb kriegt das alte Inka-Lied El Condor Pasar eine letzte Strophe. Der Morgen brennt und aus den Bergen fällt der Schrei, Schrei zum Kampf auf das Land. Und schwarze Panther stehen zum Sprung bereit. Ah ja, überall schon brand. Zerhackt die Yankee-Gier nach Gold und Blut. Diese Gier wird nie satt. Erst dann kann Frieden sein in jedem Land, wenn man sie getötet hat. Ah ja, El Condor.